Vorweg eine Information. Bitte dreht den Sound dieser Sendung möglichst laut auf. Und am Mikrofon ist niemand anders als The Ghost Man. Obwohl im Hintergrund das erste Stück läuft von Richard Allen Harvey, The Waiting Silence, spreche ich zu Ihnen und euch und es wird gruselig, unheimlich und mystisch werden. Innerhalb dieser Sendung wird es viele kurze Einspieler geben, die Ihnen und euch ein wenig das Fürchten lehren werden, so wie auch The Ghost Child von Dave Hewson. Unmittelbaren Anschluss gab es Anis von Dick Walter und es folgen die Footsteps of Horror und House of Horror. Beide Stücke übrigens von Merrick Farran. Thank you. Vielleicht sollten Sie und ihr spätestens dann, wenn Sie oder ihr spürt, dass ein Haus unheimlich ist, es besser nicht betreten. Denn da können Gefahren lauern, so wie im folgenden Stück, was da heißt Dangerous von Mladen Franko. The Ghost Driver. Thank you. die Gänsehaut lässt die Härchen abstehen, obwohl zumindest die Bilder auf Leinwänden oder Bildschirmen fehlten. Das soeben Gehörte kam aus der unendlichen Tiefe. Minnes from the Deep von Robert Leslie Confort. Daran anschließend wird sich ein stummer Schrei, laut und trotzdem nur innerlich hörbar, Richard Allen Harveys Silent Stream. Es zu Beginn der Sendung den Hinweis gab, dass es laut gehört werden muss, also auch der lautlose Schrei ein Schrei bleibt, geht es weiter in die Tiefen des Grauens mit Death Trap von Nahols Gregor F. We'll be right back. in dieser traumatisch düsteren Radioshow soeben zwei kurze Stücke gehört. Paddy Kingsland mit Finders Creepers und Ron Goodwin mit Tales from the Swamp. Nach den vielen instrumentalen Stücken, die horrormäßig daherkamen, jetzt zwei Rock'n'Roll- oder Rockabilly-Stücke, die auch mit dem Unheimlichen zu tun haben. Jim Bucket und The Living Dead und danach Chris Kevin mit Haunted House. That house up at the end of the road that nobody goes near. Well, let me tell you why they don't. Well, in the haunted house at the top of the hill, the spooks give around to test their skill. That struck a 12 every night seemed to such a frightful sight. Stay away when the ghosts and the goblins play, when the hands of the clocks pull out midnight. Better get in out of sight. Well, the ghosts and the witches and the devil too are in there mixing up a brew. And if a man should venture near, his soul inside would disappear. Your soul and mine is in their brew, the fate of which we have no clue. All we do is hope and pray that we'll be here another day. Stay away when the ghosts and the goblins play, when the hands of the clocks pull out midnight. Better get in out of sight. Well, if a loose life I did lead, my soul is filled with selfish greed. Thus my soul has found this plight, the devil's judging yours tonight. Oh, brother, hear me when I say you'd better live right every day, cause someday it will be your turn, and if you've grown, your soul will burn. Stay away when the ghosts and the goblins play, when the hands of the clocks pull out midnight. Better get in out of sight. Nun, werte Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, die Gänsehaut schlug ein wenig an. Des Weiteren hoffe ich, dass Sie und Ihr auch diese Musik sehr, sehr laut gehört habt. um sie in eure Träume eindringen zu lassen. Und in dem Zusammenhang verabschiedet sich ihr und euer Ghostman.